Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Kraft der Sonne. Why am I calling home? There's something holding my head in a place I can't pretend. Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Yeah. Heimspiel. Jetzt mit Kraft der Sonne. Sputnik Heimspiel. Ein DJ on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Kraft der Sonne.